Tallinger, Sie hätten mir da beinahe eine schöne Suppe eingebrockt, mit Ihrem Rat den Fall als eine Provokation von Seiten des Arndt anzusehen. Herr von Miel soll ja bereit sein, unter Eid zu bezeugen, dass der arbeitslose Wagner provoziert hat und nicht der Arndt. Ja, das heißt es, Herr Amtsrichter. Was soll das jetzt wieder bedeuten? Das heißt es. Dass der Wagner die Beschimpfungen nachgerufen hat. Und das stimmt nicht? Herr Amtsrichter, ob das stimmt oder ob das nicht stimmt, das können wir doch jetzt nicht... Jetzt hören Sie aber mal, Mann! Sie stehen in einem deutschen Gerichtsgebäude! Hat der Wagner gestanden oder hat er nicht gestanden? Herr Amtsrichter, ich war nicht persönlich im Konzentrationslager, wenn Sie das wissen wollen. In dem Akt der kommissarischen Untersuchung, der Wagner selber soll an den Nieren erkrankt sein, heißt es, er hat gestanden, nur... Na also, er hat gestanden! Was heißt nur? Er war Kriegsteilnehmer und hat nämlich einen Steckschuss im Hals und soll, wie der Stau, Sie wissen, der Teilhaber des Arndt, ausgesagt hat, keinen lauten Ton herausbringen können. Wie da der von Miel vom ersten Stock aus ihn hat Beschimpfungen rufen hören können, ist nicht ganz... Naja, da wird eben gesagt werden, dass man, um jemandem wie der Götz von Berlichingen zu kommen, keine Stimme braucht. Das können Sie auch mit der einfachen Geste andeuten. Ich habe durchaus den Eindruck gewonnen, dass die Staatsanwaltschaft der SA einen solchen Rückzug offenhalten will. Genauer gesagt, einen solchen Rückzug und keinen anderen. Jawohl, Herr Amtsrichter. Was sagt denn der Arndt aus? Dass er überhaupt nicht dabei war und sich eine Kopfverletzung durch einen Sturz von der Treppe zugezogen hat. Mehr ist aus dem nicht herauszubringen. Wahrscheinlich ist der Mann ganz unschuldig und hineingekommen wie der Pontius ins Credo. Jawohl, Herr Amtsrichter. Und der SA kann es doch genügen, wenn Ihre Leute freigesprochen werden. Jawohl, Herr Amtsrichter. Sagen Sie doch nicht immer jawohl wie ein Nussknacker. Jawohl, Herr Amtsrichter. Was wollen Sie eigentlich sagen? Seien Sie doch nicht übelnehmerisch, Tallinger. Sie müssen doch verstehen, dass ich etwas nervös bin. Ich weiß doch, dass Sie ein ehrlicher Mann sind. Und wenn Sie mir einen Rat gegeben haben, so müssen Sie sich doch dabei etwas gedacht haben. Haben Sie sich überlegt, ob der Herr zweite Staatsanwalt nicht nur einfach Ihre Stellung haben will und Sie zu diesem Zweck hereinlegt? Das hört man jetzt viel. Nehmen wir doch mal an, Herr Amtsrichter, Sie bescheinigen dem Juden seine Unschuld. Er hat nicht die Bohne provoziert, war gar nicht zur Stelle, bekam sein Loch im Hinterkopf rein zufällig, bei einer Rauferei zwischen anderen Personen. Kehrt also nach einiger Zeit ins Geschäft zurück. Der Stau kann ihn da gar nicht hindern. Und das Geschäft ist um 11.000 Mark geschädigt. Das ist jetzt aber eine Schädigung des Stau mit, denn der kann ja jetzt die 11.000 M nicht von dem Arndt verlangen. Also wird der Stau, wie ich die Type kenne, sich an den Sturm halten wegen seiner Preziosen. Er geht natürlich nicht selber hin, da er als Kompagnon eines Juden ein Judenknecht ist. Aber er wird schon Leute an der Hand haben. Dann heißt es, dass die SA in nationaler Erregung Schmuckstücke klaut. Was dann die vom Sturm von ihrem Urteil halten werden, können Sie sich ausmalen. Der einfache Mann kann es sowieso nicht verstehen. Denn wieso kann im Dritten Reich ein Jude gegen die SA Recht behalten? Was ist das für ein scheußlicher Lärm? Einen Augenblick, Tadija. Was ist denn das für ein Krach, Mann? Der Saal ist voll. Und jetzt stehen sie so eingepfercht in den Gängen, dass niemand mehr durchkommt. Und es sind von der SA welche darunter. Die sagen, sie müssen durch, weil sie Befehl haben, der Verhandlung beizuwohnen. Ja, ist gut. Die Leute werden Sie dann so ziemlich auf dem Genick haben, wissen Sie? Ich rate Ihnen gut, halten Sie sich an den Arndt und lassen Sie die SA in Ruhe. Es ist gut, Tallinger. Ich muss mir die Sache überlegen. Das sollten Sie wirklich, Herr Amtsrichter. Ach, bitte gehen Sie doch mal hinüber zu Herrn Landgerichtsrat Fey und sagen Sie ihm, ich ließe ihn bitten, für einige Minuten zu mir herüberzukommen. Sie vergessen noch einmal Ihren Kopf, Herr Amtsrichter. Es ist schrecklich mit Ihnen. Was haben Sie heute wieder vergessen? Jetzt denken Sie mal tief nach. Die Hauptsache, das Frühstückspaket. Dann müssen Sie wieder die Brezeln kaufen, wo noch warm sind. Und dann haben wir wieder wie vorige Woche das Magendrücken. Weil Sie nie nicht auf sich Acht geben. Ist gut, Marie. Kaum, dass ich durchgekommen bin. Das ganze Justizgebäude ist voll von SA, weil der Prozess ist. Aber heute kriegen Sie es, wie, Herr Amtsrichter? Beim Fleischer haben die Leute auch gesagt, gut, dass es noch eine Gerechtigkeit gibt. Einfach einen Geschäftsmann niederschlagen. In dem SA-Sturm sind die Hälfte frühere Kriminelle. Das weiß das ganze Stadtviertel. Wenn wir nicht unsere Justiz hätten, täten die ja noch die Domkirchen fortschleppen. Sie haben es ja bloß wegen die Ringe gemacht, Herr Amtsrichter. Und der eine, der Hebele, hat eine Braut, wo auf den Strich gegangen ist, bis vor einem halben Jahr. Und den arbeitslosen Wagner wo den Steckschuss im Hals hat, haben sie auch überfallen beim Schneeschaufeln. Alle haben es gesehen. Ganz offen machen sie es und terrorisieren das Viertel. Und die, wo was sagen, passen sie ab und schlagen sie, dass sie liegen bleiben. Schon gut, Marie, gehen Sie jetzt nur. Aber ich hab gesagt beim Fleischer, der Herr Amtsrichter wird Ihnen schon heimleuchten. Habe ich recht? Die Anständigen, die haben Sie da ganz auf Ihrer Seite. Das ist einmal eine Tatsache, Herr Amtsrichter. Nur essen Sie das Frühstück nicht so hastig rein. Das könnte Ihnen schaden. Das ist so ungesund. Und jetzt gehe ich und halte Sie nicht mehr auf. Sie müssen in die Verhandlung. Aber regen's Ihnen nicht auf in der Verhandlung. Sonst essen Sie besser vor der Hand. Auf die paar Minuten, wo Sie zum Essen brauchen, kommt's auch nicht mehr an. Und Sie essen dann nicht auf einen aufgeregten Magen. Denn Sie sollten auf sich aufpassen, Herr Amtsrichter. Ihre Gesundheit ist Ihr höchstes Gut. Aber jetzt gehe ich. Ich sehe schon, Sie sind ungeduldig, in die Verhandlung zu kommen. Und ich muss auch noch zum Kolonialwarenhändler.